Meine Damen und Herren, wir haben heute als ersten Referenten den Landtagsabgeordneten Jürgen Ganzel. Jürgen Ganzel ist Historiker, er ist geboren 1974 in Opladen, 1994 allgemeine Hochschulreife, 1999 Abschluss des Studiums der mittleren und neueren Geschichte sowie Politikwissenschaft. Von 1989 bis 1993 war Jürgen Ganzel Mitglied in der Jungen Union. Und wir hoffen natürlich nicht, dass er seinen politischen Lebensweg in der Seniorenunion der CDU beendet, sondern logischerweise der NPD erhalten bleibt. Zwischenzeitlich war er mal engagiert beim Bund Freier Bürger, bis er erkannte, dass er auch dies nicht weiterführen kann. Er hat sich engagiert von 1995 bis 1997 bei der Jungen Landsmannschaft Ostpreußen. Die Junge Landsmannschaft Ostpreußen ist derjenige Verband, dem großes Lob gebührt, weil die Junge Landsmannschaft Ostpreußen jährlich am 13. Februar in Dresden den Trauermarsch organisiert. Und dieses Jahr war es ganz wichtig, dass die Junge Landsmannschaft Ostpreußen einen Trauermarsch organisiert hat zum 60. Jahrestag der Zerstörung von Elbflorenz, damit auch hier entsprechend erinnert werden konnte. 1998 schließlich ist es Jürgen Ganzel gelungen, einen Aufnahmeantrag bei der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands zu stellen. Er wurde sofort Landesschulungsleiter der NPD in Hessen, stellvertretender Landesvorsitzender dort. Von 2001 bis 2004 war er hauptberuflich Redakteur bei der Deutschen Stimme und Ihnen sicherlich bekannt durch viele Artikel und auch Rezensionen, die er in dieser Zeit geschrieben hat. Seit 2002 gehört Jürgen Ganzel dem Parteivorstand der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands an. Ganzel ist Mitglied jetzt im Sächsischen Landtag. Er ist dort nicht nur Mitglied des Sächsischen Landtages, sondern er wurde vom Landtagsausschuss, von einem Ausschuss auch gewählt, als stellvertretender Ausschussvorsitzender für den Ausschuss für Wissenschaft, Hochschule, Kultur und Medien. Da ist er stellvertretender Ausschussvorsitzender. Des Weiteren vertritt er die Nationaldemokratische Partei Deutschlands, die Fraktion der NPD, im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen im Freistaat Sachsen. Wir haben mit Jürgen Ganzel von der Deutschen Stimme her einen bekannten Autoren, aber auch einen engagierten Politiker gewinnen können für den Auftaktvortrag der Befreiungslüge trotzen, Deutschlands Unterwerfung und Wiederauferstehung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie wissen, dass dieser Zeit die Diskussion läuft um den 8. Mai, gerade in Berlin. Und es geht darum, ob eine Demonstration zulässig ist oder nicht. Es wurde das Versammlungsrecht geändert. Verschiedene Dinge sollen weiterhin geändert werden. Und diese Lüge, Befreiungslüge, darum wird sich jetzt das Referat von Jürgen Ganzel darum drehen und darum handeln, weil wir nach wie vor entschieden die Auffassung vertreten, wir haben am 8. Mai nichts zu feiern, überhaupt nichts zu feiern. Es ist eine Provokation, wenn Schröder und andere meinen, an diesem Tag mit Sekt anstoßen zu müssen. Es war ein bitterer Tag in der deutschen Geschichte. Es war keine Befreiung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kameradinnen und Kameraden. Deutschland wird nicht besetzt zum Zweck seiner Befreiung, sondern als ein besiegter Feindstaat. So hieß es unmissverständlich in der Direktive 1067 der US Army vom April 1945. Was den Deutschen seit 60 Jahren von den Umerziehern als Befreiung verkauft wird, fassten die Feindmächte also keineswegs als Befreiungsakt auf, sondern als Niederwerfung eines weltanschaulichen Feindes, eines ökonomischen Konkurrenten und einer kulturellen Gegenmacht. Den 8. Mai 1945 als Tag der Befreiung zu bezeichnen, kann mit Fug und Recht als der größte Begriffsbetrug in der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts aufgefasst werden. Dieser absichtsvolle Missbrauch der deutschen Sprache erinnert an den großen Weltroman 1984. Darin zeichnet der Engländer George Orwell das Bild eines totalitären Staates, der mittels Sprachmanipulation einen psychologischen Krieg gegen die eigene Bevölkerung führt. Krieg ist Frieden, verkündet in diesem Weltroman 1984 ein Ministerium für Wahrheit. Zur Anklage geistiger Entmündigung durch Sprachmissbrauch hätte George Orwell sein Buch genauso gut 1945 nennen können und ein Wahrheitsministerium die Parole ausgeben lassen können: Niederlage ist Sieg oder Tod ist Leben oder Besetzung ist Befreiung. Deutschland wird nicht besetzt zum Zweck seiner Befreiung, sondern als ein besiegter Feindstaat, stellten die Alliierten im April 1945 klar. Und so verfuhren sie denn auch mit den Unterlegenen. Am 7. Mai 1945 unterzeichneten für die drei Wehrmachtsteile Generaloberst Jodl, Generaladmiral von Friedeburg und General Oxenius in Reims die Gesamtkapitulation der deutschen Wehrmacht. Am 8. Mai dann leisteten im sowjetischen Hauptquartier in Berlin-Karlshorst Generalfeldmarschall Keitel, Generaloberst Stumpf und Generaladmiral von Friedeburg die wohl folgenreichste Unterschrift ihres Lebens. Als Keitel den Festsaal der früheren Unteroffiziersschule betrat, grüßte er mit seinem Stab militärisch korrekt. Aber kein Vertreter der Siegerseite reagierte. Niemand erhob sich von den Stühlen. Vor dem Unterzeichnungsakt mussten sich 6 junge deutsche Offiziere hinter ihren Generälen postieren. Die jungen Offiziere bissen sich während der Unterzeichnung die Lippen wund, um die Tränen zu unterdrücken, wie Helmut Diewald in seinem Buch Geschichte der Deutschen vermerkt. Nach dem schwersten Gang ihres Lebens entboten Keitel und seine Begleitung erneut das militärische Grußritual. Auch diesmal gab es keine Reaktion der Sieger. Diese kosteten die Kapitulation der Deutschen vielmehr als demütigenden Triumph aus. Mit der Unterzeichnung der beiden Kapitulationsurkunden hatte sich die Wehrmacht bedingungslos ergeben und die Kampfhandlungen an allen Fronten eingestellt. Der letzte Wehrmachtsbericht vom 9. Mai 1945 findet für die bittersten Stunde der deutschen Geschichte erschütternde, aber auch würdevolle Worte. Ich zitiere: Seit Mitternacht schweigen nun an allen Fronten die Waffen. Auf Befehl des Großadmirals hat die Wehrmacht den aussichtslos gewordenen Kampf eingestellt. Damit ist das 6-jährige Ringen zu Ende. Es hat uns große Siege, aber auch schwere Niederlagen gebracht. Die deutsche Wehrmacht ist am Ende einer gewaltigen Übermacht ehrenvoll unterlegen. Der deutsche Soldat hat getreu seinem Eid im höchsten Einsatz für sein Volk für immer Unvergessliches geleistet. Die Heimat hat ihn bis zuletzt mit allen Kräften unter schwersten Opfern unterstützt. Die einmalige Leistung von Front und Heimat wird in einem späteren gerechten Urteil der Geschichte ihre endgültige Würdigung finden. Den Leistungen und Opfern der deutschen Soldaten zu Lande, zu Wasser und in der Luft wird auch der Gegner die Achtung nicht versagen. Jeder Soldat kann deshalb die Waffe aufrecht und stolz aus der Hand legen und in den schwersten Stunden unserer Geschichte tapfer und zuversichtlich an die Arbeit gehen für das ewige Leben unseres Volkes. Die Wehrmacht gedenkt in dieser Stunde ihrer vor dem Feind gebliebenen Kameraden. Die Toten verpflichten zu bedingungsloser Treue, zu Gehorsam und Disziplin gegenüber dem aus zahllosen Wunden blutenden Vaterland. So der Wortlaut des letzten Wehrmachtsberichtes vom 9. Mai 1945. Wenige Tage vorher hatte Hitler in seinem politischen Testament den Großadmiral Karl Dönitz zum Reichspräsidenten und obersten Befehlshaber der Wehrmacht ernannt. Dieser sah seine Hauptaufgabe darin, vor der Kapitulation noch möglichst viele deutsche Menschen vor der Vernichtung durch den vordringenden bolschewistischen Feind zu retten, wie Dönitz in einer Rundfunkansprache betonte. Das bezog sich sowohl auf die Truppen als auch auf die endlosen Trecks der Ostflüchtlinge, die unter größten Opfern versuchten, die Linien der westlichen Alliierten zu erreichen. Am 4. Mai gelang dem Großteil der Heeresgruppe Weichsel in englische Gefangenschaft zu kommen. Am 5. Mai stachen alle noch intakten deutschen Kriegsschiffe in See, um in der Danziger Bucht 43.000 Flüchtlinge aufzunehmen. In Kurland liefen am 8. Mai die letzten seetüchtigen Schiffe aus und retteten 30.000 Deutsche vor der sowjetischen Soldateska. Bereits am 2. Mai hatte Dönitz sein Hauptquartier nach Flensburg verlegt und mit ersten Teilkapitulationen dafür gesorgt, dass die pausenlosen Bombenangriffe auf die Flüchtlingstracks eingestellt wurden. Am 5. Mai dann bildete Reichsfinanzminister Graf Schwerin von Krosigk eine geschäftsführende Reichsregierung, deren Handlungsspielräume allerdings denkbar gering waren. Denn schon auf der Konferenz von Casablanca im Januar 1943 hatten sich Roosevelt und Churchill darauf verständigt, mit allen Mitteln die bedingungslose Kapitulation Deutschlands zu erzwingen. Allerspätestens nach der Konferenz von Jalta im Februar 1945 war klar, dass es den Feindmächten neben der bedingungslosen Kapitulation um die vollständige Zerschlagung des Deutschen Reiches ging. Auf diesem Krim-Treffen verständigte man sich auf die Grundzüge des späteren alliierten Besatzungsregimes. Unter Vorwegnahme des Potsdamer Abkommens propagierten die Regierungschefs Großbritanniens, der Vereinigten Staaten und der Sowjetunion die vollständige Entmilitarisierung und Zerstückelung Deutschlands in Besatzungszonen. Überdies wurde bereits zu diesem Zeitpunkt schon die Errichtung einer Wiedergutmachungskommission zur Festsetzung deutscher Reparationszahlungen beschlossen. Mit der Festlegung der Kösenlinie als Ostgrenze Polens und der Zusage beträchtlichen Gebietszuwachses für Polen im Westen wurde das Jahrhundertverbrechen der Vertreibung der Ostdeutschen vorbereitet. Als Alfred Jodl am 7. Mai die Gesamtkapitulation der Wehrmacht unterzeichnet hatte, überkam ihn das Gefühl völliger Ohnmacht. Mit dieser Unterschrift sind das deutsche Volk und die deutsche Wehrmacht auf Gnade und Ungnade den Siegern ausgeliefert, so Jodl. Er sagte weiter, ich kann in dieser Stunde nur die Bitte aussprechen, dass die Sieger mit ihnen gnädig verfahren werden. Zitat Ende. Dieses Vertrauen auf einen ehrenhaften Umgang des Siegers mit dem Besiegten war jedoch angesichts der deutschen Erfahrungen nach dem Ersten Weltkrieg, gipfelnd im Versailler Diktat, reichlich naiv. Die Reichsregierung Dönitz tat dennoch alles in ihrer Macht Stehende, um die staatsrechtliche Kontinuität und Einheit des Reiches zu retten. Das Kabinett unter Graf Schwerin von Krosigk legte den Alliierten mehrere Male erfolglos Pläne zur Bekämpfung der Ernährungs-, Arbeits- und Wohnungsnot vor. Doch im Ungeiste Jaltas dachten Briten, Amerikaner und Sowjets am allerwenigsten an die wirtschaftliche Versorgung der Deutschen, sondern sie dachten an blanke Straf- und Machtpolitik. Die Befreiung war für die Geschlagenen noch nicht einmal die Befreiung vom Hunger. Ganz im Gegenteil. Die Zuteilung von Lebensmitteln blieb unter dem physiologisch eigentlich Notwendigen. In Potsdam hatten sich die Sieger auf Lebensmittelrationen verständigt, die nicht größer sein sollten als jenes Minimum, das zur Verhinderung von Epidemien und Aufständen unbedingt notwendig war. General Eisenhower berichtete, dass in seinem Gebiet die durchschnittliche Nahrungsmenge für deutsche Zivilpersonen um ein Drittel unter dem Existenzminimum lag. So hungerten sich die Deutschen also in die neue Freiheit und viele, auch außerhalb der Kriegsgefangenenlager, erreichten das alliierte Freiheitsparadies nicht. Die Revisionspolitik gegen das Unrecht von Versailles und die Schaffung des Volksgemeinschaftsstaates als dritten Weg zwischen Liberalismus und Kommunismus hatten die Feinde Deutschlands mit der militärischen Vernichtung desselben beantwortet. Kein Land war in der jüngeren Geschichte so vollständig verwüstet worden wie das Deutsche Reich. Im Mai 1945 entfuhr Harry Lloyd Hopkins, dem Sonderberater von Roosevelt in Jalta, beim Anblick der totengleichen Reichshauptstadt nur der Ausspruch, das ist ein zweites Karthago. Fast 5 Millionen Wohnungen waren in Deutschland zerstört worden. Nach Schätzungen betrug die Trümmermenge an die 500 Millionen Kubikmeter. Alles, was man einmal mit dem Wort Deutschland umschrieben hatte, lag in Ruinen. Es gab keinen deutschen Staat mehr, der sich Deutsches Reich nennen konnte. Exekutive, Legislative und Judikative lagen in den Händen der Sieger. Ihre Militärregierungen hatten den deutschen Behörden bis ins letzte Dorf jede Rechtsbasis entzogen. Das Deutsche Reich dass in der kurzen Zeitspanne von 1933 bis 1945 die Fesseln von Versailles abgestreift hatte und zu einem nationalen und sozialen, autoritativen und wehrhaften Staatswesen mit großer Anziehungskraft auch für das Ausland geworden war, war nun ein Leichenhaus. Nach niedrigen Schätzungen verloren 3,7 Millionen deutsche Soldaten und 3,6 Millionen deutsche Zivilisten im Zweiten Weltkrieg und der unmittelbaren Nachkriegszeit ihr Leben. Höhere Schätzungen gehen von mehr als 10 Millionen deutschen Opfern aus. Am 23. Mai 1945 zeigten die Alliierten, dass sie entschlossen waren, die Reste deutscher Souveränität und Würde zu beseitigen. Völkerrechtswidrig setzten sie Dönitz mit seiner Reichsregierung ab und verhafteten sie. Der Großadmiral protestierte schriftlich, dass er niemals von seinem Amt als Staatsoberhaupt zurückgetreten sei. Zur gezielten Erniedrigung mussten sich Dönitz und seine Minister einer Leibesvisitation unterziehen und sich vor den Besatzungssoldaten ausziehen. Als Generaladmiral von Friedeburg, der sowohl in Reims als auch in Berlin-Karlshorst die Kapitulation unterschrieben hatte, von der ehrlosen Gefangennahme der deutschen Staatsführung erfuhr, nahm er sich noch am gleichen Tag das Leben. Seit diesem Tag, seit dem 23. Mai 1945, ist das Deutsche Reich handlungsunfähig, auch wenn es völkerrechtlich fortbesteht. Wenig später machten sich die Siegermächte an die Umsetzung ihrer deutschlandpolitischen Pläne. Sie usurpierten die oberste Regierungsgewalt und unterwarfen die deutschen Territorien bis zu den Gemeinden hinab ihrer Vier-Mächte-Verwaltung. Die Funktion einer deutschen Regierung übernahm der alliierte Kontrollrat. Damit war Deutschland vom Subjekt der Politik zum Objekt degradiert worden. Deutschland war zum Befehlsempfänger, zum Laboratorium, zur Ausbeutungszone und zum Totenhaus der kapitalistisch-kommunistischen Weltkoalition geworden. Für die reibungslose Auslöschung dessen, was bisher den Namen Deutschland trug, bestand für die siegreichen Waffenbrüder allerdings noch Absprachebedarf, zumal sich erste Entfremdungstendenzen zwischen Briten und Sowjets bemerkbar machten. Vom 17. Juli bis zum 2. August 1945 verhandelten Churchill, der während der Konferenz von seinem Nachfolger Attlee abgelöst wurde, Stalin und Truman, der dem verstorbenen Roosevelt im Amt des US-Präsidenten gefolgt war, in Potsdam endgültig über die Zukunft des Deutschen Reiches. Stalin hatte der kommunistisch geführten polnischen Regierung als Entschädigung für die an die Sowjetunion abzutretenden ostpolnischen Gebiete bereits Ostdeutschland bis zur Oder-Neiße-Linie freigegeben. Im Potsdamer Abkommen vom 2. August 1945 erkannten die Westmächte die Oder-Neiße-Linie als Westgrenze Polens vorbehaltlos an. Gleichzeitig stimmten die britischen und amerikanischen Befreier der, wie es verharmlosend hieß, Entfernung der Deutschen aus diesen Gebieten sowie aus Polen, Ungarn und der Tschechoslowakei. Ebenso heuchlerisch wie zynisch verkündete man, die Vertreibung der Deutschen solle in geordneter und humaner Weise erfolgen. Wie wenig solche Ankündigungen wert waren, merkten die 14 bis 20 Millionen Reichs- und Volksdeutschen sehr schnell, die sich nach unterschiedlichen Berechnungen gegen Kriegsende in allen Vertreibungs- und Deportationsgebieten aufhielten. Wer Glück hatte, verlor, was grausam genug war, nur sein Eigentum und die Heimat. 2 bis 2,8 Millionen Deutsche starben aber während der Flucht einen elenden Tod. Während sich die Polen, Schlesien, Pommern und den Südteil Ostpreußens einverleiben durften, sicherten sich die Sowjets im Potsdamer Abkommen das nördliche Ostpreußen mit der Stadt Königsberg. Über die Entdeutschung Mittelosteuropas hinaus legte das Potsdamer Abkommen weitere Grundsätze der Vier-Mächte-Herrschaft über Deutschland fest. Die oberste Gewalt im Lande sollte fortan von den Oberbefehlshabern der Streitkräfte Großbritanniens, Frankreichs, der USA und der Sowjetunion nach den Weisungen ihrer jeweiligen Regierungen in eigenen Besatzungszonen ausgeübt werden. Die Sieger verständigten sich auf ein groß angelegtes Reparationsprogramm, das Deutschland in Form der Scheckbuchdiplomatie und der Subventionierung übernationaler Institutionen noch heute bluten lässt. Unter der Überwachung der alliierten Militärgouverneure sollte die deutsche Wirtschaft interessegeleitet umstrukturiert werden. Konkret meinte dies eine Dezentralisierung und Zerschlagung von Wirtschaftsmacht. Es bedeutete die Beschlagnahme des deutschen Auslandsvermögens. Es bedeutete die Beseitigung der deutschen Rüstungswirtschaft und der Abschöpfung ihres technologischen Potenzials. Und es bedeutete die Kontrolle über sämtliche Wissenschaftseinrichtungen und damit faktischen Wissensraub. Überdies diente der Umbau der Wirtschaftsordnung der Wiedereinbindung Deutschlands in das US-dominierte Welthandels- und Kapitalsystem, aus dem sich das Dritte Reich weitgehend ausgeklinkt hatte. Denn wie hatte Winston Churchill unumwunden zugegeben, ich zitiere, das unverzeihliche Verbrechen Deutschlands vor dem Zweiten Weltkrieg war der Versuch, seine Wirtschaftskraft aus dem Welthandelssystem herauszulösen und sein eigenes Austauschsystem zu schaffen, bei dem die Weltfinanz nicht mehr mitverdienen konnte, so Churchill. Am neuen Deutschland sollte die Weltfinanz wieder mitverdienen. Sie tat es und sie tut es noch heute. Ferner wurde im Potsdamer Abkommen die vollständige Überwachung des Erziehungswesens und die Einrichtung sogenannter demokratischer Institutionen, die Re-Education der Deutschen, vereinbart. Die planvolle Ausrottung, so der verwendete Ausdruck des deutschen Militarismus, beabsichtigten die Siegermächte mit der Aburteilung der Hauptkriegsverbrecher in Nürnberg zu krönen. Ideologische Grundlage der Umerziehung war das 1943 in New York erschienene Buch »What to do with Germany« von einem gewissen Louis Neisser. Das Pamphlet ist ein schauerliches Meisterstück der Geschichtslüge und der moralischen Kriminalisierung eines ganzen Volkes. Was Louis Neisser und andere begonnen haben, führen Geistesvergifter noch heute fort, nämlich die deutsche Geschichte dreist zu einem Verbrecheralbum umzufälschen. In What to do with Germany war unbeschreiblicher Unsinn zu lesen. Ich möchte Ihnen diesen Unsinn in Auszügen nicht vorenthalten. Dort stand geschrieben, die Deutschen zerschlugen die lateinische Zivilisation in der Schlacht von Adrianopel 378. Sie machten den Krieg zu ihrem Beruf. Wo sie hintraten, starb die Kultur ab. 4 Jahrhunderte nach Adrianopel setzte Karl der Große die deutsche Tradition fort. Er versuchte, die Welt zu erobern, ein Refrain, der seitdem mit wahnsinniger und zerstörerischer Ausdauer durch die deutsche Existenz lief. Im 12. Jahrhundert war der Führer ein anderer, aber das monotone Programm das gleiche. Da war es Friedrich Barbarossa, der den Frieden erdolchte. Zitat Ende. Um die groteske These vom deutschen Welteroberungstrieb zu untermauern, musste selbst die deutsche Hanse noch herhalten. Nach der Verteufelung Preußens als einer kriegslüsternen Autokratie erledigte Neisser en passant auch die großen Köpfe der Geistesgeschichte gleich mit. Er schrieb, Adam Müller, Novalis, Fichte, Johann Joseph Görres spielen alle die gleiche Melodie. Das deutsche Volk horcht begierig auf diese kriegerische Melodie. Ja, es gibt eine deutsche Verschwörung gegen den Weltfrieden und gegen jeden freien Menschen in jedem beliebigen Land. Zitat Ende. Diese infame Hetzschrift fand in den USA weiteste Verbreitung und höchste Anerkennung. US-Präsident Roosevelt ließ sie an seine Kabinettsmitglieder verteilen. Sein Nachfolger Truman preiste das eben zitierte Buch mit den Worten, jeder Amerikaner sollte es lesen. Und General Eisenhower versandte 100.000 Exemplare dieser Hetzschrift und ließ alle Offiziere seines Stabes Aufsätze über das antideutsche Buch schreiben. Die Amerikaner, die diese Botschaft von den vermeintlichen deutschen Friedensfeinden verinnerlicht hatten, konnten wohl kaum als Befreier nach Deutschland kommen, sondern nur als hasserfüllte Zerstörer und Unterdrücker. Genauso wie die Sowjets, die die Hassgesänge eines Ilja Ehrenburg in den Ohren hatten. Der etwa schrieb, wenn du einen Deutschen getötet hast, bring den Nächsten um. Es gibt nichts Schöneres als deutsche Leichen. Vorgeblich ging es bei der Re-Education um die Erziehung der Deutschen zu guten Demokraten, was das auch immer sein mag. Unausgesprochen zielte die Umerziehung aber auf die Neurotisierung eines ganzen Volkes durch injizierte Schuldgefühle. Umerziehung stand fortan im Vordergrund jeder Kultur- und Erziehungspolitik im niedergeworfenen Deutschland. Im Oktober 1945 gab das amerikanische Nachrichtenkontrollamt bekannt, dass es die Namen von 1440 Deutschen zusammengestellt habe, die im Dienste der Besatzer auf kulturellem Gebiet wieder tätig werden dürften. Neben dieser weißen Liste guter, umerziehungswilliger Deutscher gab es auch eine schwarze Liste, die 327 Prominenten jedes kulturelle Wirken untersagte. Davon betroffen waren unter anderem der Dirigent Wilhelm Furtwängler und der Schriftsteller Ernst Jünger. Den Kampf gegen die deutsche Geistestradition und den nationalen Gedanken führte man auch mit einer Politik der gezielten Büchervernichtung fort. Im Mai 1946 erstellte die Bücherei in Leipzig auf Anordnung von oben ein umfassendes Verzeichnis auszusondernder Literatur. Es enthielt das Verbot von sage und schreibe 15.000 Buchtiteln und 150 Zeitschriften, die unter Faschismusverdacht gestellt wurden. Das ganze Kulturleben wurde mit dem Lizenzsystem einer strikten Besatzerkontrolle unterworfen, um die Deutschen gründlich zu entnationalisieren und für die liberalistischen Gesellschaftsvorstellungen der Sieger empfänglich zu machen. Selbst für den Theaterbereich gab es Theaterlizenzen und die Lizenznehmer wurden von Theateroffizieren überwacht. Gleiches galt für Film, Funk und Presse. Zwischen Juli 1945 und September 1949 lizenzierten die drei Westmächte 155 neue Tageszeitungen, die ihren publizistischen Beitrag zur Ausrottung des Narzissmus als Ziel des Potsdamer Abkommens leisteten. Die Entnazifizierung war das Kernstück der alliierten Umerziehungsstrategie. Während in Nürnberg vor dem Internationalen Militärtribunal der Schauprozess gegen die politische und militärische Führung Deutschlands stattfand, begann eine gigantische ideologische Säuberung, wie es sie in dieser Systematik noch nie gegeben hatte. Im März 1946 diktierte die Militärregierung das Gesetz der Befreiung vom Nationalsozialismus und Militarismus. In der amerikanischen Besatzungszone mussten sich 13 Millionen Deutsche den berüchtigten Fragebogen, mit seinen 131 Fragen ausfüllen. Wer sich weigerte, hatte so gut wie keine Chance, Arbeit, Lebensmittelkarten, Wohnraum oder Ausweise zu erhalten. Mit dem sogenannten Befreiungsgesetz, wieder so ein Missbrauch der Freiheitsparole, wurden die Deutschen in 5 Kategorien eingestuft. Hauptschuldige, Belastete, Minderbelastete, Mitläufer und Entlastete. Für die ideologische Menschenjagd gab es 545 Spruchkammern mit 22.000 Bediensteten. Es verwundert nicht, dass neben den Sowjets besonders die Amerikaner begeistert und fanatisch die Entnazifizierung durchführten. Gegen mehr als ein Viertel der 13 Millionen Fragebogenpflichtigen in der amerikanischen Zone wurde Anklage erhoben. In der amerikanischen Zone wurden 950.000 Verfahren durchgeführt und 600.000 Personen bestraft. Die Strafen reichten von vieljährigem Arbeitslager über Berufsverbot bis hin zur Aberkennung des Wahlrechts und zum Einzug des Vermögens. Nicht selten waren Kombinationen dieser Strafen. Ein bezeichnender Ausdruck amerikanischen Gerechtigkeitsempfindens war die Entnazifizierung und Vermögenseinziehung selbst bei solchen Deutschen, die vor dem 8. Mai 1945 gestorben sind, um deren Kinder oder Verwandte noch um das Erbe zu bringen. In der sowjetischen Besatzungszone überprüften die Sieger 800.000 ehemalige NSDAP-Mitglieder und nutzten eine rigorose Entnazifizierung zum Umbau der gesamten Sozialstruktur. Eine großartige Abrechnung mit der Willkür und den Demütigungen der Entnazifizierung lieferte Ernst von Salomon in seinem Erfolgsroman Der Fragebogen, der übrigens im Jahre 1999 noch einmal aufgelegt wurde und von jedem nationalen Deutschen gelesen werden sollte. Von Salomon fühlte sich aber nicht nur von der Entnazifizierung betroffen. Er und seine jüdische Frau waren 1945 bis 1946 in einem US-Internierungslager inhaftiert, sondern als überzeugter Preuße fühlte sich von Salomon auch von dem schwer berührt, was die Sieger unter der Ausrottung des Militarismus verstanden, nämlich die Auslöschung Preußens. In der Präambel des Kontrollratsgesetzes Nummer 46 vom März 1947 hieß es, der Staat Preußen der seit jeher Träger des Militarismus und der Reaktion in Deutschland gewesen ist, hat in Wirklichkeit zu bestehen aufgehört. Zitat Ende. Damit wurde nicht nur unwiderruflich ein wichtiges staatspolitisches Element aus der deutschen Geschichte getilgt, sondern ein einmaliges Staats- und Pflichtethos moralisch geächtet und damit dem gemeinschaftsfeindlichen Liberalismus angloamerikanischer Provenienz der Weg geebnet. Den Alliierten war klar, wer Preußen schlägt, trifft Deutschland. Die Alliierten kannten wohl den Satz, den Arthur Möller-Vandenbroek einmal niedergeschrieben hatte. Preußen ist die größte kolonisatorische Tat des Deutschtums, wie Deutschland die größte politische Tat des Preußentums sein wird, so Möller-Vandenbroek. In Jalta und Potsdam hatten Briten, Amerikaner und Sowjets beschlossen, Kriegsverbrecherprozesse gegen die Besiegten vor eigenen Militärgerichten durchzuführen. Damit griffen die Alliierten eine Idee auf, die sie schon nach dem Ersten Weltkrieg hatten, nämlich die Demütigung des Unterlegenen durch Aburteilung seiner Staats- und Militärspitze. In Nürnberg als der ehemaligen Stadt der Reichsparteitage nahm das internationale Militärtribunal seine rechtsverhöhnende Arbeit auf. Im November 1945 fand die erste Sitzung der Schauprozesse statt. Auf der Anklagebank saßen die Führungspersönlichkeiten von Staat, Partei und Armee, sofern man ihrer habhaft geworden war. Angeklagt waren auch die wichtigsten Führungsinstitutionen des Deutschen Reiches als verbrecherische Organisationen. Dass die Westalliierten den Krieg gegen das Dritte Reich vor allem wegen dessen erfolgreicher Revision des Versailler Vertrages geführt haben, wird daraus ersichtlich, dass den Angeklagten in Nürnberg unter anderem vorgeworfen wurde, sie hätten den Versailler Vertrag durch Betrug, durch Drohungen und Verstöße gegen internationale Vereinbarungen widerrechtlich gebrochen. Weitere Vorwürfe waren bisher völlig unbekannte Delikte wie Verschwörung und Verbrechen gegen den Frieden. 4 Rechtsargumente waren und sind gegen das Vorgehen des Internationalen Militärtribunals geltend zu machen. Erstens gab es nach geltendem Völkerrecht weder das Delikt einer Verschwörung noch dasjenige eines Verbrechens gegen den Frieden. Folglich hatten die Angeklagten dieses Delikt auch gar nicht begehen können. Alle angeführten Strafgesetze von Nürnberg waren erst im Nachhinein geschaffen worden und verstießen damit gegen den fundamentalen Rechtsgrundsatz, nachdem es keine Verbrechen und auch keine Strafe ohne zur Tatzeit bestehendes Gesetz geben kann. Ein ähnlicher Verstoß gegen grundlegende Rechtsprinzipien war es, zweitens, dass die Siegermächte auch noch ihre Gerichtsverfassung selbst erlassen hatten und sowohl Ankläger als auch Richter stellten. Drittens war das Nürnberger Tribunal zugleich erste und letzte Instanz, was den Angeklagten, für die es immerhin um Leben und Tod ging, jede rechtsstaatlich gebotene Berufungsmöglichkeit nahm. Viertens wurde die deutsche Seite für kriegspolitische Entscheidungen zur Rechenschaft gezogen, für die Briten und Sowjets nicht nur ungeschoren blieben, obwohl sie Ähnliches militärpolitisch entschieden hatten, sondern dass Briten und Sowjets über diese Taten auch noch selber zu Gericht saßen. Diese alliierte Vergewaltigung des Völker- und Gewohnheitsrechts brachte der englische Rechtshistoriker Lord Hankey 1950 auf den knappen Nenner: Unter dem Mantel der Justiz war dieser Prozess nur die alte, alte Geschichte. Ein Recht für die Sieger und ein anderes für die Besiegten. Wer wiegt es? Am 1. Oktober 1946 wurde das Unrechtsurteil gegen die 23 sogenannten Hauptkriegsverbrecher verkündet. Die Sieger verhängten 12 Todesurteile, von denen 10 am Galgen vollstreckt werden konnten. 3 Angeklagte wurden freigesprochen. Der Rest erhielt langjährige oder lebenslange Haftstrafen. In der Todeszelle des Nürnberger Tribunals erklärte sich Joachim von Ribbentrop für die Nachwelt: Wenn man bereit ist, den Aussagen dieses hochrangigen Zeitzeugen und Zeitakteurs auch nur ein bisschen Glaubwürdigkeit zu schenken, wird einsichtig, dass der 8. Mai 1945 kein Tag der Befreiung war und es den Feindmächten auch zu keinem Zeitpunkt um eine wie auch immer geartete Befreiung Deutschlands ging. Zur Vorgeschichte des Weltbrandes erklärte der Reichsaußenminister im September 1946, ich zitiere: Der Zweite Weltkrieg brach nach meiner Überzeugung aus, weil sich England gegenüber den deutschen Aspirationen feindlich einstellte. Entscheidend war die Tatsache, dass es immer wieder England war, das Adolf Hitler entgegentrat, sei es bei den unerlässlichen Revisionen von Versailles, sei es bei der Durchsetzung sonstiger deutscher Forderungen. Das Ziel der deutschen Außenpolitik war es, so Ribbentrop, England zu überzeugen, dass bei der Wahl zwischen einer möglichen Bündniskonstellation gegen England und einem deutsch-englischen Bündnis letzteres der vorzuziehende Kurs wäre. Das ist im Gegensatz zur Sudetenfrage, bei dem ähnlich gelagerten Danzig- und Korridorproblem nicht gelang, zu einer friedlichen Regelung zu kommen, lag einerseits daran, dass England zum Kriege entschlossen war, weil es eine weitere Erstarkung Deutschlands nicht wünschte und dass andererseits Hitler den Kampf nicht scheute, falls man seine vernünftigen Vorschläge nicht annehme. So von Ribbentrop. Aber er führte noch etwas aus, in einem Schriftstück wenige Wochen vor seiner Hinrichtung. Der frühere Reichsaußenminister schrieb, durch Verbindung der englischen Einkreisungspolitik mit dem polnischen Chauvinismus wurde das Problem Danzig-Korridor erst mit dem Dynamit geladen, das den europäischen Frieden eines Tages zwangsläufig in die Luft sprengen musste. Dass wegen des Danzig-Korridor-Problems der deutsch-englische Krieg ausbrach, ist die Tragik Europas. So Ribbentrop. So wurde die politische und militärische Spitze Deutschlands aufgehängt, weil das nationalsozialistische Deutschland sich von den Fesseln von Versailles befreit hat. Generaloberst Jodls letzte Worte unter dem Galgen waren, ich grüße dich, mein Deutschland. Innenminister Wilhelm Frick schied mit einem, es lebe das ewige Deutschland aus dem Leben. Und Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel schloss mit einem knappen, alles für Deutschland. Über das internationale Militärtribunal hinaus führten die Sieger in ihren Besatzungszonen noch eigene Prozesse durch. Die Amerikaner richteten unter anderem in Landsberg insgesamt 444 sogenannte Kriegsverbrecher hin, die Briten 230, die Franzosen 98 und die Sowjets nach ihren eigenen offiziellen Angaben 82. In seinem Hauptwerk Die Geschichte der Deutschen schrieb Helmut Diewald sehr eindringlich, was zwischen den Jahren 1945 und 1949 sich abspielte, an Gewaltverbrechen und Massenmorden abgespielt hat, lässt sich kaum beschreiben und darstellen. Und ich denke, dass genau diesen Eindruck auch die Angehörigen der Erlebnisgeneration wiedergeben können. Der Verlust an deutscher Volkssubstanz im Zweiten Weltkrieg war unerhört. Nach niedrigen Schätzungen verloren 3,7 Millionen deutsche Soldaten und 3,6 Millionen Zivilisten im Krieg und nach Krieg ihr Leben. Die Zahl von 7,3 Millionen deutschen Opfern ist jedoch mit einer gewissen Skepsis aufzunehmen. Denn auch sie dürfte Ausfluss der historiografischen Staatsräson sein, nach der deutsche Opferzahlen möglichst niedrig zu halten und die nichtdeutschen Opferzahlen möglichst hoch zu rechnen sind. Die Opferminimierung auf der einen Seite und die Opfermaximierung auf der anderen Seite soll die Ideologie vom deutschen Tätervolk und seiner singulären Verbrechen untermauern. Wahrscheinlichere Schätzungen gehen indes von mehr als 10 Millionen toten Deutschen aus, von denen nach den Berechnungen Helmut Diewalds 4,4 Millionen Deutsche nach Kriegsende durch Vertreibung, Hunger und Kriegsgefangenschaft ihr Leben ließen. Meist wird die deutsche Verlustbilanz durch Zahlenbetrug bei den Opfern des alliierten Bombenkrieges, der alliierten Kriegsgefangenenhaltung und der alliierten Vertreibungsmaßnahmen frisiert. Dagegen rechnet der Historiker James Buck vor, dass alleine in den Lagern der westlichen Besatzer fast 1 Million deutsche Kriegsgefangene starben. Der Historiker Heinz Navratil hat ermittelt, dass es insgesamt 2,8 Millionen deutsche Vertreibungs- und Deportationsopfer zu beklagen gibt. Grober Zahlenschwindel wird darüber hinaus bei den Opfern des alliierten Bombenkrieges betrieben. In der Hauptstadt der Berliner Republik hatte das Bezirksparlament von Berlin-Zehlendorf, von Steglitz-Zehlendorf, erinnerungspolitisch ganz korrekt beschlossen, am 8. Mai die Befreiung Deutschlands vom Nazi-Regime zu feiern. Irgendjemand in der CDU-FDP-Bezirksregierung scheint sich aber daran erinnert zu haben, dass dieser Tag und was ihm folgte, für Angehörige der Erlebnisgeneration auch die Befreiung von Leben, Eigentum, Heimat, Gesundheit und Würde bedeutete. So hieß es in dem Beschluss des Bezirksparlamentes, der 8. Mai 1945 stehe auch für den Schrecken und das Leid der Bevölkerung, die die Rote Armee von Ostpreußen bis nach Berlin zu verantworten hat. Gegen diese moderate Formulierung lief das politische Berlin Sturm. Der regierende Bürgermeister Klaus Wowereit erklärte, die Entscheidung, am 8. Mai auch der deutschen Opfer zu gedenken, Zitat, sei, Zitat, für das Ansehen Berlins schädlich. Ein Umerziehungsopfer wie Wowereit kann sich wohl nicht vorstellen, dass das Ansehen Deutschlands gerade durch die staatsoffizielle Geschichtsklitterung beschädigt wird. Die nationale Würdelosigkeit und moralische Selbstgeißelung der Deutschen erzeugt bei Ausländern nämlich nichts als Misstrauen und Verachtung. Ein Beispiel dafür ist der frühere estnische Staatspräsident Lennart Meri, der völlig irritiert den neurotischen Umgang der Deutschen mit ihrer Vergangenheit beobachtete und die BRD mit ihrem institutionalisierten Schuldkult als Canossa-Republik abkanzelte. Die Sühnepolitiker dieser Canossa-Republik beschädigen somit das Ansehen Deutschlands und nicht diejenigen, die die Opfer des eigenen Volkes betrauern, was schließlich überall auf der Welt eine blanke Selbstverständlichkeit ist. Es ist überflüssig zu erwähnen, dass nach dem politischen Sturm, der über die Bezirkspolitiker in Berlin-Zehlendorf hineingebrochen ist, dass der Hinweis auf die Verbrechen der Roten Armee aus der offiziellen Gedenkerklärung gestrichen wurde. Schrittmacher dieser Orwellschen Umdeutung der größten deutschen Katastrophe in einen Befreiungsakt war der frühere Bundespräsident Richard von Weizsäcker. Am 8. Mai 1985 salbaderte von Weizsäcker in einer Gedenkstunde des Bundestages vom Tag der Befreiung, der 40 Jahre zurückliege. Mit dieser unsäglichen Rede Weizsäckers, die in kurzer Zeit in 1,2 Millionen Broschüren und 60.000 Schallplatten bzw. Tonbandkassetten verbreitet wurde, errangen die Siegermächte einen neuerlichen Sieg über Deutschland. In dem von Weizsäcker, dessen Vater bekannterweise ein nicht ganz unbedeutender Diplomat im Dritten Reich gewesen ist, in dem von Weizsäcker die totale Niederlage des eigenen Vaterlandes in einen Sieg der Freiheit umlog, unterstrich er, wie recht der britische Feldmarschall Montgomery mit der Aussage hatte, die Geschichtsschreibung ist der zweite Triumph der Sieger über die Besiegten. Vor 20 Jahren nun erklärte das BRD-Staatsoberhaupt von Weizsäcker zum 8. Mai 1945, ich zitiere, eine denkwürdige Rede, die meisten Deutschen hatten geglaubt, für die gute Sache des eigenen Landes zu kämpfen und zu leiden. Und nun sollte sich herausstellen, dass alles war nicht nur vergeblich und sinnlos, sondern es hatte den unmenschlichen Zielen einer verbrecherischen Führung gedient. Erschöpfung, Ratlosigkeit und neue Sorgen kennzeichneten die Gefühle der meisten. Und dennoch wurde von Tag zu Tag klarer, was es heute für uns alle gemeinsam zu sagen gilt. Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. So tönte es aus Bundespräsidentenmund. Aber von Weizsäcker hatte nicht nur die Befreiungslüge zur geschichtspolitischen Staatsdoktrin erhoben, sondern durch Verdrehung der historischen Kausalitäten auch die Tätervolk-Ideologie erneuert. In seiner Gedenkrede erklärte er deutsche Opfer zynisch zu deutschen Tätern. Von Weizsäcker sagte, niemand wird um dieser Befreiung willen vergessen, welche schweren Leiden für viele Menschen mit dem 8. Mai erst begangen und danach folgten. Aber wir dürfen nicht im Ende des Krieges die Ursache für Flucht, Vertreibung und Unfreiheit sehen. Sie liegt vielmehr in seinem Anfang und im Beginn jener Gewaltherrschaft, die zum Kriege führte. Wir dürfen den 8. Mai 1945 nicht vom 30. Januar 1933 trennen, so Weizsäcker. Und ich möchte hinzufügen, und wir dürfen den 30. Januar 1933 nicht vom 28. Juni 1919 trennen. Es war nämlich jener Tag, an dem die Reichsregierung unter dem Eindruck der alliierten Hungerblockade und der Drohung der vollständigen militärischen Besetzung Deutschlands den Versailler Vertrag unterzeichnete. Dem ersten Bundespräsidenten war der Zusammenhang zwischen nationalsozialistischen Erfolgen und dem Versailler Diktat noch völlig klar. Theodor Heuss sagte, Die Geburtsstätte der NS-Bewegung ist nicht München, sondern Versailles. Wer also von der nationalsozialistischen Machtergreifung redet, darf vom Versailler Vertrag nicht schweigen. Der Beginn des Ersten Weltkriegs und das Ende des Zweiten Weltkriegs sind als geschichtliche Einheit zu sehen. In der Zeitspanne von 1914 bis 1945 ging es einer Weltkoalition um die Ausschaltung Deutschlands als politischem Ordnungsfaktor, ökonomischen Konkurrenten und kultureller Gegenmacht. Anders formuliert, es handelt sich um einen zweiten 30-jährigen Krieg. Von nichts anderem sprach übrigens am 8. Mai 1995 bei einer Gedenkveranstaltung im Berliner Schauspielhaus auch der damalige britische Premier John Major. Vor 50 Jahren, so Major, sah Europa das Ende des 30-jährigen Krieges von 1914 bis 1945. Das Gemetzel in den Schützengräben, die Zerstörung der Städte und die Unterdrückung der Bürger. All das hinterließ ein Europa in Ruinen, gerade wie es der andere 30-jährige Krieg vor 300 Jahren getan hat, so John Major. Wer zu einer geschichtlichen Gesamtschau die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts fähig ist und die richtigen Kausalitäten herstellen kann, für den muss die heutige Geschichtsdarstellung nur infam wirken. Zwar wird unbefangener als früher über die deutschen Opfer von Bombenkrieg, Vertreibung und Kriegsgefangenschaft gesprochen. Der Spiegel konstatierte jüngst sogar eine neue historische Selbstwahrnehmung der Deutschen. Aber die geschichtspolitische Räuberpistole folgt auf dem Fuße. Ja, auch die Deutschen seien Opfer gewesen, heißt es. Aber dies zu Recht, weil sie ja vorher unter Hitler zum Tätervolk geworden seien. Alles gerät in der haarsträubenden Geschichtsdialektik eines Guido Knopp zur bedauerlichen, aber gerechten Strafe für die Deutschen. Der alliierte Bombenholocaust, tragisch, aber eine gerechte Strafe für das Tätervolk. Die Vertreibung, tragisch, aber gerecht. Der Massenmord an den Kriegsgefangenen, tragisch, aber gerecht. Überhaupt alles das, was den Deutschen in Krieg und Nachkrieg passiert ist, tragisch, aber gerecht. In diesem Klima der Selbstbezichtigungssucht erklären die Wochenblätter, die Zeit und Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung im Februar diesen Jahres eiskalt, dass die Zerstörung Dresdens am 13. und 14. Februar 1945 gerechtfertigt war, weil die Barockmetropole keine, so war in beiden Artikeln zu lesen, weil die Barockmetropole keine unschuldige Stadt gewesen sei. Und in beiden bundesrepublikanischen Renommierblättern wird auch gleich erklärt, worin die Schuld Dresdens bestanden hat, denn es gab dort Nazis. Und es gab dort sogar Nazis vor dem 30. Januar 1933. Und damit wird allen Ernstes in diesen beiden Zeitungsartikeln in der Zeit und in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung die Bombardierung Dresdens erklärt und viel Verständnis für die Einäscherung der Nazi-Hochburg aufgebracht. Den von Richard von Weizsäcker gesponnenen Argumentationsfaden von der Urtäterschaft der Deutschen und ihrer gerechten Bestrafung nahm jüngst der Alterspräsident des Sächsischen Landtags, der Sozialdemokrat Cornelius Weiß, wieder auf. Kernsatz seiner Rede zur Bombardierung Dresdens, für die er mit Ausnahme der NPD-Fraktion von allen Fraktionen stehende Ovation erhielt, war die Behauptung, am 13. und 14. Februar ist das Feuer bloß ins Land der Brandstifter zurückgekehrt. Wer so infam und so geschichtswidrig argumentiert, macht die deutschen Opfer von Dresden und anderswo erneut zum Opfer. Und er beweist, dass ein quasi religiöses Umerziehungsdogma nach wie vor den öffentlichen Raum beherrscht, gegen das alle historische Aufklärungsarbeit ohnmächtig zu sein scheint. Nämlich, wie es Theodor Eschenburg formuliert hat, die Erkenntnis von der alleinigen Kriegsschuld Hitlers als Grundlage der Politik der Bundesrepublik. Dabei fehlt es nicht an fulminanten Gegenbeweisen, um deutlich zu machen, dass von einer Alleinkriegsschuld Deutschlands überhaupt keine Rede sein kann. So erschien im September 1989 angesichts der sich ankündigenden Umwälzungen in Ost- und Mittelosteuropa in der britischen Zeitung Sunday Correspondent ein Artikel zur deutschen Frage. In dankenswerter Offenheit geben die Briten zu, dass der Weltkrieg kein Krieg von Deutschland, sondern in erster Linie ein Krieg gegen Deutschland war. Im Sunday Correspondent aus dem Jahre 1989 ist nämlich zu lesen, ich zitiere, die Frage bleibt in der Essenz die gleiche. Nicht, wie wir es verhindern, dass deutsche Panzer über die Oder oder Marne rollen, sondern wie Europa mit einem Volk fertig wird, dessen Zahl, Talent und Effizienz es zu unserer regionalen Supermacht werden lässt. Wir sind, ich zitiere immer noch die englische Zeitung, wir sind 1939 nicht in den Krieg eingetreten, um Deutschland vor Hitler oder die Juden vor Auschwitz oder den Kontinent vor dem Faschismus zu retten. Wie 1914 sind wir für den nicht weniger edlen Grund in den Krieg eingetreten, dass wir eine deutsche Vorherrschaft in Europa nicht akzeptieren konnten. Zitat Ende. Deswegen hieß es in der Direktive 1067 der US Army vom April 1945 ganz folgerichtig, Deutschland wird nicht besetzt zum Zweck seiner Befreiung, sondern als ein besiegter Feindstaat. Schließen möchte ich mit einem Feldpostbrief des Oberschützen Robert Drescher, der im Alter von 22 Jahren an der Ostfront fiel. Seine Zeilen können als das Vermächtnis der Erlebnisgeneration aufgefasst werden, das es gegen die heutigen Umerziehungslügen immer wieder zu verteidigen gilt. Ich zitiere, liebe Mutter, lieber Vater, wenn ihr diesen Brief erhaltet, lebe ich nicht mehr. Ich weiß, Mutter, du wirst jetzt traurig sein und deine Tränen werden das Blatt benetzen. Und du, Vater, wirst deinen Stolz und deine Hoffnung begraben sehen. Ja, ihr dürft trauern und weinen um mich. Aber hadert nicht mit dem Schicksal. Leben und Tod liegen nicht in unserer Hand. Sie werden von einem Höheren bestimmt. Wir müssen in der Zeitspanne, die wir das Leben nennen, unsere Pflicht erfüllen. Sei das Leben nun lang oder kurz. Dann können wir auch in unserer letzten Stunde sagen, ich habe nicht umsonst gelebt. Und wahrlich, wer für sein Vaterland stirbt, hat nicht umsonst gelebt. Durch unser Blut, durch unser Opfer wird ein freies und großes Deutschland entstehen. In diesem Deutschland sollen Generationen in friedlicher Arbeit glückliche Tage verleben. Dafür zu kämpfen und zu sterben ist keiner zu schade, mancher vielleicht zu schlecht. Es lebe Deutschland. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.